ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اليوم تريش تنفراب شون دويشون بمخم فايتا مدى كليرون كون سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. Und wir sind bei Hadith 1440 in Kitab al-Jami' und es geht um al-Dhikr wa al-Dua. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوما مجلسا يذكرون فيه يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. الحديث دليل على فضل مجالس الذكر والذاكرين والاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى. وأخرج البخاري إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. طبعا وفي حديث رواه البزار إنه تعالى يسأل ملائكته ما يصنع العباد وهو أعلم بهم، فيقولون يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألون ليسألونك لآخرتهم ودنيا. تكلمنا بارك الله فيكم عن الذكر، أنه ذكر اللسان ولا بد أن ينطق به، لا بد أن ينطق به وأن يقصد هذا الذكر. والذكر الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد، والذكر في القلب، والتفكر في أدلة الذات المقدسة والصفات، وفي أدلة التكاليف، وفي أحكام الله سبحانه وتعالى وأسرار المخلوقات. وأما الذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة بالطاعات، لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. طبعا فهو الذكر، قال بعض العارفين ذكر، قالوا ذكر العينين البكاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. وجاء كذلك من حديث أبي الدرداء مرفوعا ألا أخبركم بخير أعمالكم وإزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب عناقهم ويضرب عناقكم، قالوا بلى، قال ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، فضل الذكر عظيم، ولكن ذكر على السنة. الذكر على السنة هو أن يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى لوحده، وإذا جلس الناس مثلا يقرؤون القرآن أو غير ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. أما هذا الذي يقال اليوم بحجة أنه ذكر من رقص ومن رفع في الصوت واجتماع وبعض المسائل التي يفعلها للبدع، فهذا كله ليس الذكر الذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه سألته بذنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته wenn eine Gruppe von Menschen sich zusammen treffen und Allah سبحانه وتعالى erwähnen, dann werden die Engel, الحمد لله, dann werden die Engel diese Gruppe mit ihren Flügeln beflügeln und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen Barmherzigkeit schenken und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn erwähnen bei ihm subhanahu wa ta'ala. Das ist bei Muslim. Das heißt, wenn die Leute Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, dann gibt es dafür großen Vorzug, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Engel für diese Leute Bittgebet machen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen Barmherzigkeit und er wird ihnen in einem besseren einer besseren Lage, als was sie haben, das wird, und bei besseren Geschöpfen, das wird, die werden erwähnt bei den Engeln und nicht bei den Menschen. Und Al-Bukhari hat überliefert, Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel erschaffen, und diese Engel, die wandern auf den Wegen und sie suchen die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und wenn sie finden, dass einige Leute Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, dann rufen sie sich gegenseitig, kommt zu eurer Sache, das wird, was ihr sucht. Dann kommen sie und sie beflügeln die Leute mit ihren Flügeln bis zum ersten Himmel. Und natürlich Al-Bazzar auch hat überliefert, dass bezüglich Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Engel fragt, und Allah weiß alles, was machen meine Diener? Sie sagen, ja, sie lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala, und sie danken Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gaben. Sie erwähnen, sie lesen das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, sie schenken dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Heil und Segen, und sie fragen, sie bitten Allah subhanahu wa ta'ala von dem Guten in Dunya und Al-Akhira. Das heißt, Barakallahu fikum, das beweist, wie wichtig Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber dieses Erwähnen ist nach der Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam und nicht nach diesen Bid'a Handlungen, die einige Leute erfunden haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, vor Dulma aufpassen. Und man erkennt Allah subhanahu wa ta'ala mit der Zunge, mit dem Herzen und mit den Körperteilen. Und mit der Zunge ist, dass man zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist, dass man Tasbih macht, dass man Koran liest und so weiter. Mit Herzen, dass man an die Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala denkt, an Allah subhanahu wa ta'ala denkt, dass man an diese Faszination der Religion denkt, im Herzen. Und mit den Taten, oder mit den Körperteilen, dass diese Körperteile nur Gutes tun und dass diese Körperteile Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel das Gebet, Dhikr, erwähnt hat. Da sagte Allah, fas'au ila dhikrillah, das bedeutet, beeilt euch zu erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das wird damit gemeint, Salat al-Jumu'ah. Einige Leute haben gesagt, Dhikr hat 7 Stufen. Erwähnen von Augen ist mit Weinen. Und erwähnen mit der Zunge ist Lobpreisen. Erwähnen mit den Ohren ist gutes Zuhören. Erwähnen mit Händen, das heißt, man gibt, man spendet. Erwähnen mit dem Körper ist, dass man das Versprechen hält. Und erwähnen mit dem Herzen, dass es Furcht und Hoffnung. Und erwähnen mit der Seele ist Hingabe und zufrieden sein mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Das ist natürlich kein Hadith, aufpassen, das ist kein Hadith, sondern das ist sozusagen eine Erklärung von einigen Leuten. Das ist schön eigentlich. Also wenn du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst mit deinen Augen, das heißt, einmal, du guckst nicht mit deinen Augen, was schlecht ist, und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst und tief bist, dann fängst du an zu weinen. Wenn du Allah mit Händen erwähnst, dann machst du mit deinen Händen Gutes. Du gibst für Allah subhanahu wa ta'ala. Mit deinem Herzen, dass du Allah fürchtest und dass du auch die Hoffnung hast. Das würden diese beiden Themen, die Furcht und Hoffnung, die wir in der Anbetung brauchen. Und natürlich, barakallahu fikum, Al-Hakim hat überliefert von Al-Darda und Ibn Majah und Tirmidhi, von Abi Darda, Entschuldigung, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam erhoben. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, soll ich euch nicht erzählen, was die beste Tat von euren Taten ist und was bei euren Herren am reinsten ist und was euch Rangstufen gewährt und was besser ist als Spenden von Gold und Silber. Und besser ist, dass ihr eure Feinde trefft und ihr tötet sie und sie töten euch. Die haben gesagt, doch, wir wollen wissen, was das ist. Der Prophet sagte, erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich sage nochmal, erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala heißt, dieses Erwähnen, was wir von der Sunna des Propheten gelernt haben. Nicht dieses Erwähnen, was einige والعياذ بالله سيف السوفستن ارفوندن هابن اوتا ديزا لوتا ديزا شازومن اون دن فمن دي ان سو تانسن انت بهوبتم دي رين الله سبحانه وتعالى نقول الله سبحانه وتعالى وصفوها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوما مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه اخرجه الترمذي وقال حسن وهو صحيح واخرجه كذلك الامام احمد ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه الا كان عليهم تراح ومن من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترى ومن من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترى وفي رواية إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب والترى بمعنى الحسرة أي النقص والحديث دليل على وجوب الذكر لله وكذلك على دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس لورود الوعيد أن الإنسان إذا جلس مجلس ما ذكر الله كان عليه من الله ترى يعني كان عليه ترى أي كان عليه حسرة وكان في نقص في دينه. من أفضل الأمور كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة منه تعالى على رسوله تشريف وزيادة تكريمة والصلاة من دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة فمعنى القول اللهم صلي على محمد أي عظم محمدا والمراد بالتعظيم إعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته في الدنيا والآخرة بإحراز مثوبته وتشفيعه في أمته والشفاعة العظمى للخلائق أجمعين في المقام المحمود. فأما الملائكة فعليهم الصلاة والسلام فالتحية والإكرام وأما المؤمنون فما يقال اللهم صلي على المؤمنين ولكن يجوز ذلك والمسألة فيها خلاف ولكن لا يخصص أحد من الناس بذلك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. De Abu Huraira, to Allah alayhi wa sallam, de Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, jede Gruppe von Menschen, die zusammensitzen und Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnen, und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam kann halt Segen schenken, jede Gruppe, die das macht, wird das für sie am letzten Tag reue sein und traurig sein, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt haben. Das war der Tirmidhi und der sagte Hassan. Al-Imam Ahmad hat das überliefert auch, wenn eine Gruppe von Menschen zu sich zusammensitzen und sie erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala nicht, dann werden sie das bereuen am letzten Tag. Oder dann ist das der Beleg, dass sie in der Religion nicht vollkommen und vollständig sind. Barakallahu fikum in dieser Überlieferung, das heißt, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt, wenn man sitzt mit anderen Leuten und wenn man auch dem Propheten keinen heiligen Segen schenkt, dann heißt das, es gibt einen Mangel in der Praktizierung der Religion und aus diesem Grund dann sollte man, wenn man zusammensitzt mit den anderen, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam heiligen Segen schenken. Wenn man das nicht macht, dann bekommt man, das wird, man hat so viel Ajr verloren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, obwohl manche Gelehrten sagen, du musst das machen. Das wird, du kannst nicht, sondern du musst. Was bedeutet dem Propheten, wenn wir sagen, Allahumma salli ala Muhammad, das bedeutet, oh Allah, gib dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam mehr Würde und mehr Ehre und gib ihm mehr. Und wenn wir sagen, Allahumma salli ala Muhammad, das bedeutet, wir fragen Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam würdiger wird und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Heil und Segen gibt und dass diese Religion weiter bleibt. Und man kann auch Segen und Heil den Engeln schenken und auch den Gläubigen, aber nicht spezifisch einzelne von ihnen, sondern allgemein. Allah Ta'ala A'la wa A'la. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولدي إسماعيل متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ من قال ذلك في يومه 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه حث ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به لا أحد عمل أكثر من ذلك هذا بالنسبة لهذا الذكر بارك الله فيكم وجزاكم الله خير بارك الله فيكم der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte Abu Ayyub رضوان الله عليه erzählte dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte wenn man la ilaha illallah wahdahu la sharika lah zehnmal sagt dann ist das als ob man einen Sklaven befreien würde und diese Sklave von den Kindern von Ismail alayhi salam. Das heißt, wenn man 10-mal das sagt, dann ist der Lohn so viel, als ob das man gemacht hätte. Es gibt eine Überlieferung, natürlich, barakallahu fikum, noch eine andere, und zwar, wer 100-mal La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sagt, 100-mal, dann ist das, als ob man 10 Sklaven befreit hat. Es wird ihm 100 Hasana geschrieben und 100 Zayya wird getilgt und das ist Schutz für ihn vor Shaitan an diesem Tag, bis die Sonne aufgeht und keiner bringt besser als diese Person oder handelt besser als diese Person, außer eine Person, die mehr für Allah subhanahu wa ta'ala gewirkt hat. Das heißt, überleg dir 10-mal, als ob du 4 Sklaven befreit hättest. 100-mal 10. Deshalb, das ist ein gewaltiger Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt in einer anderen Überlieferung, barakallahu fikum, bei Imam Ahmed, wer das früh sagt und abends sagt. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حط عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري ومسلم. سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من نقص. والتسبيح يطلق على جميع ألفاظ الذكر ويطلق على صلاة النافلة وفي الحديث أن التسبيح والتحميد ماذا يفعلان؟ يكفران الذنوب. وطبعا أهل العلم يعني ناقشوا مسألة هل التسبيح أفضل من التهليل أم هذا أفضل من هذا، والحق أنه كله يعني واحد، فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أبو هريرة رضي الله عليه überliefert dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte wer subhanallah wa bihamdihi 100-mal sagt, werden seine Sünden so getilgt und so gelöscht, wenn auch seine Sünden wie die Meeresschaum oder Schäume wären. Das ist bei Bukhari und Muslim. Egal, was man gemacht hat, wenn man Allah um Verzeihung, Vergebung bittet, wenn man Reue zeigt und wenn man sowas macht, dann ist das, manche Gelehrten sagen, das ist natürlich für die Leute wie Al-Ayyad, der sagte, solche Handlungen sind für die Gläubigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, und sie bekommen da viel großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb dieses Wort La ilaha illallah ist überhaupt das beste Wort. Und subhanallah, alhamdulillah, subhanallah bedeutet die Lobpreisung und Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala, und dass man weiß, dass Allah, was Allah subhanahu wa ta'ala kann, subhanahu wa ta'ala. وعن جويرية بنت الحارث قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم خرجه مسلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. جويرية رضوان الله عليها زاكت للبروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت Ich habe nach dir vier Wörter gesagt. Wenn diese Wörter gewogen werden, dann werden sie schwerer sein als die ganze Zeit, in der du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hast. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Rida nafsih. Zinata arshih midada kalimatih. Das ist bei Muslim. So wenn man sagt, dann bekommt man diesen gewaltigen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. وعن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه عفوا عفوا يا أخو بارك الله فيكم ما هو أربع كلمات هم في gesagt سبحان الله وبحمد عدد خلق رضا نفس زينة عرشه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله بس أنا طفيت حديث دقيقة بس بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نخمان جويرية بنت الحارث der Prophet صلى الله عليه وسلم kam zu Juwairiyya und er hat gesagt ich habe nach dir vier Wörter gesagt wenn sie gewogen werden dann wiegen sie mehr als was die Zeit سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته بارك الله فيكم عدد خلقه bedeutet, das bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala so viel Lob preist, wie die Himmel und Erde und Menschen und alles, was er erschaffen hat. Rida nafsih, das bedeutet, so viel wie die Leute, die Geschöpfe, die Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist. Zinata arshih, so viel wie Gewicht von seinem Thron. Midada kalimate, das bedeutet, wenn die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben werden, dann brauchen sie Tinte. So viel Tinte wie die Wörter. Und die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala, die sind unendlich. Deshalb, barakallahu fikum, das ist ein sehr schönes Gebet. Und wenn man das sagt, barakallahu fikum, dann bekommt man großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. عفوا وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأي نبذات ما يضرك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا صار عندنا الباقيات الصالحات لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر ماذا هو الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا إله إلا الله واحد سبحان الله اثنين الله أكبر ثلاثة الحمد لله أربع لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أما الأخرى فهن أربع. الباقي قال بعض أهل العلم أن يعني التفسير هو لقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما الحديث الآخر وهو عند الإمام مسلم فهذه الكلمات أحب الأعمال أحب الكلمات إلى الله لاشتمالها على التنزيه وإثبات الحمد له والوحدانية وتكبير الله سبحانه وتعالى على النعمة لا يضرك بأيهن ابتدأت. يعني الترتيب ما في مشكل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الحديث 1445 أبو سعيد الخدري ذاكت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكت الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات بسورة الباقيات دي بلايبندن دي بلايبندن الصالحات دي جوتن بلايبندن زن لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ديزا فين فرطة تصبع النسائي كنت ابن حبان والحاكم هذا صحيح جزاك. سمر بن جندب زاكته لك زنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته في فرطة ليبت الله سبحانه وتعالى وده زنت ديزا فرطة ديزا في فرطة زنت أم ليبت تنبع الله سبحانه وتعالى الشهادت nicht mit welchem Wort davon du anfängst. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات دي guten bleibenden. Es gibt eine Ayah im Koran in سورة الكهف دي آية 46 und die guten bleibenden sind besser und richtiger bei deinem Herrn bezüglich des Lohnes. Vielleicht wird damit das gemeint. Auf jeden Fall, warum sind sie Baqiyat Salihat? Weil die bleiben für die Leute, die das gesagt haben, im Paradies. Die anderen Wörter, warum sind sie am liebsten bei Allah subhanahu wa ta'ala? Weil du lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala, du dankst Allah subhanahu wa ta'ala, du machst Takbir und du bestätigst deinen Herrn und deine Anbetung. Mit welchem Wort du anfängst, ist es kein Problem. Sagst du erstmal Subhanallah, sagst du erstmal Allahu Akbar, La ilaha illallah, wie du willst, kein Problem. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى الحول؟ الحركة والحيلة. يعني لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله. يعني ما تتغير من حال إلى حال وما تفعل شيء إلا بمشيئة الله. لا ملجأ لا مهرب لا حركة لا سكون لا شيء كله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى أو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الإنسان يذعن لرب العالمين ويسلم لرب العالمين إذا فهم هذا. وزاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني لا مستند من قضاء الله ولا مهرب إلا إليه، فما في الدهر. بارك الله فيكم. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه تسيلت بس تبقوا فيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاخته عبد الله بن قيس ich werde dir aufmerksam machen bezüglich eines Schatzes von den Schätzen von Al-Jannah, vom Paradies. La hawla wa la quwwata illa billah. Das Hadith bei Bukhari Muslim. An-Nasa'i hat noch in einer Version noch ein Satz: La malja'a min Allah illa ilayh. Kein Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala außer zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das, Barakallahu fikum? Das bedeutet, es gibt einen Schatz. Und dieser Schatz? Du findest das nicht erstmal. Du suchst danach. Dann findest du es. Und diesen Schatz ist im Paradies. Wenn du la hawla wa la quwwata illa billah im Leben sagst und verstehst, dann wirst du dies bekommen im Paradies. Das bedeutet aber la hawla wa la quwwata illa billah. Das bedeutet, es gibt keine Bewegung. Keine Bewegung, kein Können. Du kannst nichts machen, außer mit dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er das will. Und du kannst keine Zuflucht finden, keinen Schutz finden, außer wenn Allah will. Du musst das verstehen. Wir können nichts machen, außer mit seinem Willen, weil er alles erschaffen hat und er herrscht über alles subhanahu wa ta'ala. Wir müssen etwas tun, Allah hilft uns. Aber ohne seinen Willen können wir nichts machen. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Und Nu'man ibn Bashir an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي. الدعاء بارك الله فيكم دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فيقول الإنسان يا رب يا رب يا رب، أما دعاء العبادة هو الصلاة والصيام، يعني الأمر الذي تفعله أنت توجهه لله سبحانه وتعالى، تطلب من الله أن يقبل منك وتقوم به لله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو العبادة. لما تقول لما تصلي وتصوم كذا هذا عبادة، لما تدعو تقول يا رب هذا عبادة. أما حديث أنس الدعاء مخ العبادة، فهذا الحديث ضعيف. فانتبه لهذا. الدعاء هو العبادة صحيح، الدعاء مخ العبادة غير صحيح. بارك الله فيكم. عن نعمان بن بشير رضوان الله عليه اتسيلت دست القفيت صلى الله عليه وسلم زاكت بالك بدك بيت إثن die Anbetung. Das ist bei den vier überliefert und der Tirmidhi hat das als sahih eingestuft. Was bedeutet das? Bittgebet hat zwei Teile. Oder Beten hat zwei Teile. Einmal Bittgebet und einmal die die gottesdienstliche Handlungen. Die sind auch Dua. Dua Mas'ala und Dua Ibadah. Deshalb sagt er, Ad-Dua huwa al-Ibadah. Das heißt, wenn du betest, wenn du fastest, du bittest Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er von dir annimmt. Und wenn du sagst, oh Allah, gib mir und gib mir, du bittest auch Allah subhanahu wa ta'ala. Und beide sind unsere die Religion. Und deshalb Ad-Dua huwa al-Ibadah. Das heißt, wenn du Bittgebet machst, dann betest du Allah subhanahu wa ta'ala an. Es gibt eine andere Überlieferung, das ist auch Barakallahu fikum bei Tirmidhi, aber das ist schwach. Und zwar, Ad-Dua Mukhul Ibadah. Bittgebet ist Kern der Anbetung. Dies ist nicht authentisch. Diese Überlieferung ist schwach. وللترمذي عن أبي هريرة رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم. يعني أكرم شيء بارك الله فيكم يفعله الإنسان وأفضل شيء هو أن يدعو الله سبحانه وتعالى. والله إذا أحب عبده وإذا رضي عنه فالله ييسر لسان هذا العبد بالدعاء، يدعو الله في كل الأمور. بارك الله فيكم. أبو هريرة الترمذي هات البريفة von Abi Huraira und er hebt das zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt nichts Angesehenes bei Allah subhanahu wa ta'ala als mit Gebet. Und das ist bei Ibn Hibban und Hakim. Pass auf. Wenn Allah einen Diener oder eine Dienerin liebt, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Diener oder diese Dienerin viel mit Gebet machen. Schaut mal in unserer Zeit, viele Leute vergessen Bittgebet. Sie machen sehr wenig Bittgebet. Und bei allen Themen des Lebens, sie bitten Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und das ist falsch. Wir müssen bei jeder Sache Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Und wenn du mehr bittest, dann liebt Allah subhanahu wa ta'ala dich mehr. Und wenn du sozusagen zeigst, dass du Allah brauchst und dass du wirklich, dass du diese Hingabe hast und Ergebung hast, hast, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala eher von dir annehmen. Deshalb sollte man immer versuchen, in diese Möglichkeit, barakallahu fikum, sagum lachim, auszuschöpfen mit dem Gebet. Wie zum Beispiel Anas, radhiallahu alayhi, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، وليس بعد الصلاة، وليس بعد الصلاة. قال: وأما هذه الهيئة التي يفعلها الناس في الدعاء بعد السلام من الصلاة، بأن يبقى الإمام مستقبل القبلة والمؤتمون خلفه يدعو ويدعون، فقال ابن القيم: لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا روي عنه في حديث صحيح ولا حسن. وقد وردت أحاديث في الدعاء بعد الصلاة معروفة، ورد التسبيح والتكبير كما السلف في الأذكار بعد الصلاة. إذن هذا الذي يفعله الناس هذا بدعة، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. أنس رضوان الله عليه أتسلت دست الخفيت صلى الله عليه وسلم ذاته: Bittgebet zwischen Adhan und Iqama ist nicht zurückzuweisen. Ist nicht zurückzuweisen. Das heißt, mit anderen Wörtern, dass das Bittgebet, was angenommen wird, ist zwischen Adhan und Iqama. Das ist bei An-Nasa'i und bei Ibn Hibban und anderen. Und zwar, barakallahu fikum, man sollte das verstehen, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Das Bittgebet wird angenommen, wenn du in der Nacht bist, und die Erwähnungen nach dem Gebet werden angenommen. Aber dies, was die Leute machen, Ibn al-Qayyim sagte, das, was die Leute machen, dass sie nach dem Gebet, der Imam nimmt die Richtung von Qibla und der bittet, der macht Bittgebet und die anderen sagen Amin, Amin. Der sagte, das hat der Prophet nicht gemacht. Es gibt vom Propheten keine Überlieferung, die sowas bestätigt. Weder Hassan oder Sahih Überlieferung. Und die Hadithe mit Ad-Dua nach dem Gebet, die sind bekannt. Die sind bekannt. Und Tasbih und Takbir ist bekannt. Und was natürlich nach dem Gebet von Bittgebeten oder von Erwähnungen gesagt ist bekannt. Das heißt, genau was die Leute heute machen nach dem Gebet, ist es keine Sunnah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, das ist eher Bid'ah. diese Leute zum Beispiel, die warten, bis der Imam Salam Aleikum sagt, dann hebt er die Hände, die heben die Hände und dann macht er Bittgebet und die anderen sagen Amin. Das ist Bid'ah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة إلا النسائي وهو صحيح كما عند أبي داود. إذن الله سبحانه وتعالى حي حي ونقول لله صفة الحياء ونمررها كما جاءت. فإذا رفع العبد يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا. صفرا بارك الله فيكم أي خالية أي خالية. فانتبه لهذا بارك الله فيكم. بارك الله في سلمان رضوان الله عليه زاكته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dacte Allah subhanahu wa ta'ala is hayy. Hayy, das bedeutet charm. Karim, großzügig. Allah schämt sich. Allah schämt sich. Wenn seine Diener die Hände hebt und ihn bittet, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Hände leer fallen lässt. أخرجه الأربعة إلى النسائي. دي فير هذا بس بس الترمذي أبو داود بن ماجة هذا بس إبليفة أوسى النسائي إذا بس بيدو بس بس بيدو wenn du Bittgebet machst und du hebst deine Hände und sagst يا الله gib mir gib mir Allah سبحانه وتعالى schämt sich dir das nicht zu geben was du willst. Und deshalb, barakallahu fikum, man sollte viel Bittgebet machen. Viel Bittgebet machen, barakallahu fikum. Jazakum Allah khair. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن ولكن الحديث ضعيف وكلها ضعيفة ولا يستطيع الإنسان أن يقويها. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. عمر رضي الله عليه hätte gesagt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم hätte seine Hände, als er Bittgebet gemacht hat, hätte er seine Hände gehoben. Und er hat dann seine Hände nicht fallen lassen, bis er über sein Gesicht gestrichen hätte. Sage hätte, hätte, hätte. Das wird, ihr wisst jetzt, was ich damit, ihr wisst jetzt, was ich meine mit hätte. Diese Überlieferung ist bei Tirmidhi und es gibt auch andere, bei, von Ibn Abbas, bei Abi Dawud. Der Autor sagt, man könnte sagen, allgemein alles zusammen, könnte man sagen, Hassan. Aber diese Überlieferung alle, die sind schwach. Die sind schwach. Und man kann nicht barakalofikum diese Überlieferung als Hasan auch bezeichnen, spezifisch mit diesen Streichen über das Gesicht und über den Körper. Also, dass man die Hände hebt beim Bittgebet, kein Problem. Aber wann? Nicht in jeder, in jeder Zeit, sondern in bestimmten Bittgebeten kannst du die Hände heben. Aber nach dem Pflichtgebet direkt zum Beispiel nicht. Sollst du nicht machen. Am Freitag nicht. Der Imam auf Minbar macht nicht die Hände, hebt nicht die Hände. Die Leute heben nicht die Hände. Aber in anderen zum Beispiel, angenommen du willst zu Hause Bittgebet machen und hebst du die Hände, kein Problem, du kannst das tun. Aber dies, was man macht, dass man über Gesicht und Körper streicht oder riecht mit den Händen, das ist nicht authentisch. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وهو كذلك ضعيف. المراد حقهم بالشفاعة والقرب الذي كان يصلي عليه، ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الأمور، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف أجرها عليه الصلاة والسلام. Mes'ud Rıdvanullah Aleyhi sagte, der Prophet sallallahu aleyhi ve sellem sagte, diejenigen, die am letzten Tag am nächsten zu mir sein werden, sind diejenigen, die am meisten Salah für mich gemacht haben. Das wird sie haben mir Heil und Segen geschenkt. Diese Überlieferung ist bei Tirmidhi und Ibn Hibban, aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Das hat Barakallahu fikum, schwache Überlieferung. Behandeln wir nicht. Wir stoppen bei diesem Hadith. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Guten Morgen. Alhamdulillah. Khair. Schicht dieser, wie du gesagt hast, dass zwischen Adan und Kama ist angenommen, das Bittgebet. Und wir kennen diese andere Aussage oder von unserer Religion, dass Salah wa Ibadah. Was ist gemeint hier, diese Dua? Ist das Dua von Salah oder das Dua Bittgebet? Das ist Bittgebet. Du kannst auch beten, weil man kann zwei Rakat. Der Prophet sagte, zwischen je zwei Adanen gibt es ein Salah. Da kannst du beten und dabei viel Bittgebet machen. Und wenn du aber nicht betest und zum Beispiel du hebst die Hände und du machst Bittgebet, ist auch kein Problem. Der Prophet hat das nicht gemacht, so. Aber allgemein von den Hadithen kein Problem, weil der gesagt hat, du kannst das. Und ich weiß, Frage, das, was du vorhin im Zeichen gesagt hast, hast du oder weißt du, wo das steht, in welchem Buch? In Zad al-Ma'ad. Na. لا بأس ولو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل تماما هكذا ولكن لا بأس لأنه ما في شيء يمنع لأنه الأصل يجوز أن تدعو متى ما شئت متى ما شئت يجوز أن تدعو فلذلك يجوز لك أن ترفع يدك وأن تدعو يشرع هذا يقول أنه يجي يصلي ويدعي لا بأس ما في مشكلة Der Bruder sagte, kann man nach dem Sunna-Gebet die Hände heben, Bittgebet machen? Natürlich, ja. Angenommen, du kommst in die Moschee, du betest zwei Rak'a und dann sitzt du. Du wartest, damit Pflichtgebet gebetet wird. Dann kannst du die Hände heben und Bittgebet machen, wie du willst. Wenn man euch die Frage stellt, hat der Prophet sowas gemacht? Es gibt keinen Beweis, dass der Prophet selber, sallallahu alaihi wa sallam, das gemacht hat. Aber allgemein, von den allgemeinen Beweisen kann man kein Problem. Es gibt nichts dagegen auch und das ist kein Bedarf. Weil du kannst immer Bittgebet machen und Sunna-Gebet ist anders als Pflichtgebet. Nach Sunna-Gebet machst du nicht die Erwähnungen, was du nach dem Pflichtgebet machst. Ha? Aufpassen. Nach Sunna-Gebet macht man nicht Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wie? Weil der Prophet gesagt hat, nach diese Erwähnungen, die macht man nach den Pflichtgebeten. Aufpassen. نعم يعني بعد الصلوات السنة ما تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله تيجي بالجامع ولا في البيت حتى في البيت حتى في البيت مش اكسترا جامع لا حتى في البيت حتى في البيت ثاني قدام انت اذا كنت في البيت وما استطعت تأتي للمسجد فأذنت تستطيع أن تأخذ وقتا بين الأذان والإقامة وتدعو فيه لا بأس بذلك لا بأس تستطيع تصلي ركعتين لأنه ما في مشكلة ولكن الصحيح أنه في المسجد ما ثبت عنه في البيت ولكن في المسجد ولكن إذا فعل معلش ولكن لا تتخذ عادة تدريش كل يوم ما تدريهك دائما بارك الله فيك بودا زاك بس اسمد Was ist mit der, wenn man in die Moschee nicht kommen kann, aus Grund jetzt, wenn man entschuldigt ist und nicht in die Moschee kommt, und dann macht man zu Hause Adhan. Und kann man danach, nach dem Adhan, zwei Raka beten, zwischen Adhan und Iqama und Bittgebet machen, ist das kein Problem, inshallah. Ist das kein Problem. Ja. Ja, es ist überhaupt kein Problem, aber da sollte man das nicht als Regel machen. Nicht immer, immer, immer. Zum Beispiel, wenn ich jetzt arbeite und ich zu Hause, wenn ich schaffe, dann bin ich Ja, aber du sollst das nicht immer machen. Nicht jedes Mal zu Hause, wenn du erstmal, du machst erstmal Adhan, dann machst du zwei Rakat zum Beispiel zwischen Adhan und Iqama, dann machst du Iqama, nein. Ab und zu kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa ala. Das nächste Mal reden wir über Sayyid al-Istighfar. Ich meine, ihr merkt ein bisschen, dass ich ein bisschen heute schneller war, weil diese Barakallahu fikum, diese Bittgebete, und diese Bittgebete sollt ihr lernen. Das würde ich, braucht man auch nicht viel zu erklären dabei. Es gibt dieses Hasan al-Muslim, das Kleine, die sind alle drin. Diese Bittgebete, da kann man diese lernen. Und das nächste Mal reden wir zum Beispiel über Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. اللهم إني أسألك العافية والعافية اللهم إني أعوذ بك نسوء اللهم بك أصبحنا بك أمسينا أذكار الصباح المساء وندم بدك بيت فصل النبي صلى الله عليه وسلم جزاك بارك الله فيك جزاك الله خير. Deshalb war das ein bisschen schneller. Eigentlich könnten wir uns das sparen. Aber nein. الأذكار المساء والصباح يجوز واحد يشيل إذا أشاء لا بأس. ما في بأس. Kann man, wenn man Erwähnungen bei Früh und Abend macht, kann man die Hände heben als Bittgebet? Ja, kann man. Es geht, es steht nicht dagegen. Na. Kann ich bitte. Anta tazkur Allah subhanahu wa ta'ala qa'iman, qa'idan, wa ala jamb. Tazkur Allah fi kul ahwalak. Kann man Bittgebet machen und Allah erwähnen, während man läuft? Du kannst Allah erwähnen, egal ob du läufst, ob du gehst, ob du liegst, ob du sitzt. Allah subhanahu wa ta'ala kannst du in jede Situation barakallahu fikum erwähnen. Ja. Du hast gesagt, manche Sachen kann man machen, aber die hat der Prophet das nicht gemacht. Aber hat der Prophet ab und zu die Hände gehoben? Ja. Natürlich. Aber nach dem Gebet, sondern nicht nach dem Pflichtgebet. Nach dem Pflichtgebet hat er die Hände überhaupt nicht gehoben. Aber einmal kam jemand, der hat gesagt, oh Prophet, mach Bittgebet. Dann hat der Prophet sallallahu die Hände gehoben, bis man die Achseln vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Gibt es einen Hadith, dass man zum Beispiel nicht in den Himmel schauen sollte, nach oben, oder gibt es da irgendwas? Da braucht man nicht nach dem Himmel zu schauen. Ja, macht das. Sheikh, als Sie mir Hadith gesagt haben, mit der Zehner, La ilaha illallah, macht das der Scherif, wie er sagt, da haben Sie zuerst vielleicht falsch verstanden. Das ist so, als wenn man eins klar und frei, da haben Sie gesagt, beim nächsten Mal vier. Also, das haben Sie falsch verstanden. Oder? Nee, ich habe gesagt, vier ist klar. Am ersten Mal haben Sie eins gemacht, ich habe auch eins geschrieben danach. Genau. Vielleicht habe ich schnell gesprochen. Ja, da habe ich gesagt, dass man vier Sklaven von Kinder Ismail, habe ich gesagt. Walid Ismail. Habe ich eins gesagt? Okay, ich habe Fehler gesagt. Vier. Barakallahu fiik. Na. Abdul al-Du'a, Mustajara ma'al al-Masjid. Yani muss fakat fil Masjid, al-Bahar al-Adhan al-Qa'am. Fi Jawf al-Lil. Fi Sinf al-Akhir min al-Lil. وأفضل دعاء هو في السجود. بارك الله فيكم تقول إذا من استسبست أو سمشيت من مخت من أم بستن بيت كبيت بارك الله فيكم عند لتن تغتل دنخت und als Bewegung in Sujud. ما أفتحه. بس شوفنا نقول في ما نقول ما في أوقات معينة أخرى. مثل نقول القمر تواش. وحبيبي فهمت أنت سألتني أفضل. Was hat er gefragt? Moment. Anta qulta hakadha. Er sagte mir, wann ist die beste Zeit außer Moschee? Dass man am besten Dua macht. Ich habe ihm gesagt, in der letzten dritten der Nacht in Sujud. Jetzt sagte ich mir, aber es gibt noch andere. Ich sage, du hast nicht. Naam, inda Nuzul al-Matar. Inda Nuzul al-Matar, isma. Inda Nuzul al-Matar. Lama yiltaqi al-Jaysh. Al-Zahf, yani. Inda Nuzul al-Matar. Ha, fi al-Sa'a al-Akhira min al-Jumu'a. من العصر الساعة الأخيرة من الجمعة Ah, عين يوم الجمعة في ساعة، هذه الساعة اختلف فيها أهل العلم، قالوا هي الساعة اللي تكون قبل غروب الشمس. طيب، وبين الأذان والإقامة مثلا أيضا قد تكلمنا عليه. طيب شنو يزاك من داب بتكبيت نيش ما دو مومنت شوف شنو لازم هند هيفن باي بيت كبيت وده بيت كبيت الجماين سو ما خن نخدم فيش كبيت توت ما نيش نين دو زاكس نوا دي ارفينونغن دي فيه بكومن هم فون انزم بروفيد صلى الله عليه وسلم اوني هند هيفن اوكي ام فرايتاغ wenn der Imam Bittgebet macht zum Beispiel, dann hebst du auch nicht die Hände. Ja? Das ist na? Ich will dich fragen, ich will so ein. Ich will dich fragen. Ich will dich fragen. Ich will dich fragen. يا أنا ما فهمت لا ما فهمت مثلا أنا قدام المغرب مثال المغرب نقول احنا 6:30 6:30 المغرب مثال لا 4:30 أنا توضيت على 4 أوصل لي ركعتين تعرف جوز ركعتين على الوضوء طيب خير يا جوز ولا خاطي Nachdem zwei Raka'a von Wudu darf man Bittgebet machen, du kannst Bittgebet machen. Du kannst auch die Hände heben. Ja. Ist das so schwer heute der Unterricht? Ja, aber nicht in der Gruppe. Einzel ja, aber in der Gruppe, was in manchen Moscheen gemacht wird, das ist Bid'ah. Weil, passt auf, was ist der Unterschied hier zwischen normal Handlung und Bid'ah Handlung? Angenommen, du hast Bittgebet gebetet, du hast Pflichtgebet gebetet, dann hast du Azkar gemacht, dann hast du Sunna gebetet, dann hebst du die Hände und betest du. Es ist kein Problem. Aber diese Leute, die machen das als Religion, dass wir die denken, das ist das Richtige und das ist die Sunna. Und die denken, dass der Prophet so, sallallahu alaihi wa sallam, so gemacht hätte. Das ist deshalb, das ist Bid'ah. Und die machen das in der Gruppe. Aber wenn jeder einzeln die Hände hebt und macht mit Gebet, und dann macht man das nicht als Regel, dann kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa sallam. Das wie? Ja. Ist das wieder? Nein. Weil ich habe das so gehört, dass das nicht, dass das man nur nach dem Pflichtgebet machen darf. Nein. Du kannst Allah immer, wenn du willst, erwähnen. Der Bruder stellt eine wichtige Frage, aufpassen. Der sagt, jemand hat ihm erzählt, du kannst nicht auf der Straße laufen und Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sagen. Der sagt ihm, das ist Bid'ah. Das stimmt nicht, das ist Sunnah und das ist kein Problem. Und du kannst das machen, wie du willst. Du kannst das machen, wie du willst, sagt Barakallah. Aber du sollst das nicht mit einer Zahl verbinden. Zum Beispiel diese Leute, die das machen, die sagen dir, du musst jeden Tag 5000 machen. Das ist Bid'ah. Aber wenn du zum Beispiel jetzt sagst, Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Und du machst keine bestimmte Zahl. Dann kein Problem. Aber ohne Tasbih. Was meinst du ohne Tasbih? Ohne Kette meinst du? Ja. Ja, natürlich, die Kette ist ohne. Und du brauchst auch keine Hände zu machen. Du sagst nur so. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Und du lässt. Ohne Zahl, aber ohne bestimmte Zahl. Nein. Regelmäßig bei solchen Themen heißt, als ob das Bid'ah wäre. Nein. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber kann man Allah im Traum erwähnen, weil man manchmal Träume kontrollieren kann. Wenn man träumt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Traum, das heißt, man ruft zu einem Guten, zu etwas Gutes. Also, erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala im Traum, Adhan im Traum, Koran lesen im Traum, bedeutet etwas Gutes. Das bedeutet, du rufst die Leute zum Guten. Moment, lass die, also ich weiß nicht, was los ist. Ich habe gar nicht verstanden, wie man das War das so schwer, dass er nicht versteht? Hat er viel am Maße immer bekommen? Der sagt, der hat mir eine Frage gestellt. Ich habe die Frage beantwortet. Aber Kosser meint, der sagt, Wallah, der hat nicht verstanden. Der andere sagt, nein, ich habe die Sunna. Weiß nicht. Ja. Ich wollte die Frage von dem Bruder aufgreifen, was man auf der Straße macht. Der hat gesagt, dass man das nicht in einer bestimmten Zahl machen soll. Aber wenn man die Zahl von der Sunna hat, dann hat man zum Beispiel gesagt, 70 Mal der Staffel machen oder so. Das ist was anderes. Weil die Sachen, es gibt ja so viele Sachen, viele Zahlen, die erfunden sind. Du hast sagen, du musst 3700 mal das sagen oder so, das ist ja Quatsch. Aber wenn man jetzt die Zahlen von der Sunna nimmt. Ja, aber in bestimmten Themen. Das bedeutet, wenn du am Tag 100 Mal La ilaha illallah sagst, das ist okay. Aber wenn du sagst, ich mache 100 Mal La ilaha illallah zwischen Maghrib und Isha, jeden Tag. Dann ist das nicht mehr von Sunna. Dass man Rahmen bestimmt, meine ich. Das bedeutet, dass du Ort bestimmst, Zeit bestimmst, Zahl bestimmst. Dann bringst du etwas Neues, was nicht von der Religion ist. Aber die beiden Ahadis, das Prophet Sassim sagt, dass zum Beispiel Gott 70 Mal am Tag, Allah vergeben bitte. Ja, weiß ich. Daraus sagen wir ja auch. Kenny, das ist nur verstehen, Entschuldigung, nur verstehen. Du kannst 70 Mal am Tag machen, aber wenn du sagst, ich mache diese 70 jeden Tag vor Dhuhr. Nee, ich habe gesagt, dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zeittag eingegrenzt wird. Das machen wir nicht. Ja, aber dann du machst 70 Mal am Tag. Okay, bitteschön. Aber man kann auch mehr. Aber er will mehr. Man kann auch mehrmals 70 Mal machen, oder? Nein. Das macht man dann. Das ist, dann hast du bestimmt. Dann hast du die Zahl bestimmt. Und was darf man denn? Wo ist dann die Einschränkung, dass man zum Beispiel. Und die Einschränkung ist im Hadith. 70 Mal am. Am Tag, okay, aber. Ja, dann? Aber mir ist jedes Mal nach dem Gebet 70 Mal, zum Beispiel 100 Mal. Dann sind das nicht mehr 70 Mal am Tag. Und deshalb habe ich ihm gesagt, du kannst ohne Bestimmung der Zahl machen. يعني قصدك انه ما يخصصها في وقت معين ويكررها بمعنى انه هي من السنه؟ لا لا مو قصدي، لا قصدي انه اذا قال المئة هذه في اليوم خلص انتهت، فاذا اراد ان يزيد لا يزيد بعدد معين، يعني مية فرضنا مية الصبح مية الظهر ومية العصر، لا ما اعمل هكذا، لان اذا كان اذكار الصباح مية يقول واذكار المساء خلص يكفيه المية، ولكن هلا انا وانا في الشارع اريد ان اذكر الله فبدأت سبحان الله سبحان الله صار المية جيد، بعدين كملت سبحان الله سبحان الله، ما اخصص بعدد، تخصيصها بعدد دخلت في البدعة. هذا الشخص سبحان الله الحمد لله لك بغي تقولها دائم، قولها دائم ولكن ما تخصصها بعدد، تقول هكا ثلاث مرات اربع مرات هكا ساعة ولا اربع مرات فهم كيف تبع شيء شي تديرها مع الصبح مئة مرة أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك انصرفوا. الله يهديك. كيف تتجرأ على هذا العمل يا أخي؟ نحن نتصل بعد دار عليك سيد دار عندك العلم؟ لا هو كان خابرني هو والله هو خابرني صح هذا نفسه يا اخي هذا طلع فيه. طيب دي بغيت نفست انا من تنين ازقيب كان ادمن بلي بلي ان شاء الله اشكيبه اشروت فانش كوميد انكم مش فانيني